Kapitel 5 Die Würde des Sakramentes und der Priesterstand. Erstens. Die Priesterwürde beruht auf der sakramental verliehenen Vollmacht. Stimme des Geliebten. Hättest du die Reinheit der Engel und die Heiligkeit eines heiligen Johannes des Täufers, du wärest nicht würdig, dieses Sakrament zu empfangen oder zu feiern. Denn nicht menschliches Verdienst ist es, dass ein Mensch das Sakrament Christi konsekriert, feiert und es als Speise der Engel genießt. Erhabener Dienst, große Würde der Priester, denen es gegeben ist, was den Engeln versagt ist. Denn nur die rechtmäßig in der Kirche geweihten Priester haben die Gewalt, die Messe zu feiern und den Leib Christi zu konsekrieren. Der Priester ist jedoch nur der Diener Christi. Er bedient sich des Wortes Gottes, wie Gott es anbefohlen und eingesetzt hat. Gott aber ist die eigentliche Kraft, die da unsichtbar wirkt. Ihm ist alles gemäß seinem Willen unterworfen. Alles, was er will, geschieht. Glaube also, was dieses erhabene Sakrament angeht, mehr dem allmächtigen Gott als deinem eigenen Sinn oder einem sichtbaren Zeichen. Zweitens. Die Priesterwürde verpflichtet zu einer höheren Stufe der Heiligkeit. Tritt darum nur mit Furcht und Ehrfurcht an diese Handlung heran. Achte auf dich und bedenke, wessen Dienst dir durch die Handauflegung des Bischofs anvertraut wurde. Siehe, Priester bist du geworden und zur Feier des heiligen Opfers geweiht. Sorge nun auch, dass du das Opfer zur rechten Zeit treu und andächtig Gott darbringst und dich selbst untadelig erweisest. Erleichtert hast du deine Bürde nicht, bist vielmehr durch engere Bande der Zucht gebunden und zu größerer Vollkommenheit verpflichtet. Der Priester muss mit allen Tugenden geziert sein und den anderen ein gutes Beispiel vorleben. Sein Wandel darf nicht sein gleich jenem der großen Menge. Die breiten Wege der Menschen muss er meiden. Er halte es mit den Engeln im Himmel und mit den Vollkommenen auf Erden. Drittens. Das Priesterleben ist Nachfolge des kreuztragenden Heilandes. Der Priester in seinen heiligen Gewändern vertritt die Stelle Christi. Er soll für sich und das ganze Volk inständig und demütig Gottes Hilfe erflehen. Auf der Vorder- und Rückseite des Messgewandes trägt er das Kreuz des Herrn als ein Zeichen, das ihn an Christi Leiden erinnern soll. Auf der Vorderseite des Messgewandes, dass er den Lebensweg Christi fleißig betrachte und sich bemühe, ihm in glühender Liebe zu folgen. Auf der Rückseite, dass er alles Unrecht von Seiten der Menschen gelassen für Gott ertrage. Vor sich trägt er das Kreuz, damit er die eigenen Sünden beweine, nach sich trägt er es, damit er auch die Vergehen der andern aus Mitleid betrauere, sich als Mittler zwischen Gott und den Sünder gestellt, sehe und nicht aufhöre zu beten und das heilige Opfer zu feiern, bis er gewürdigt wird, Gnade und Erbarmen zu erlangen. Wenn der Priester zelebriert, verherrlicht er Gott. Erfreut er die Engel, erbaut er die Kirche, hilft er den Lebenden, bringt er den Verstorbenen Ruhe und gewinnt selber Anteil an allem Guten.